Deutschlandfunk Soundcheck. Und im Soundcheck hören Sie heute 2 Stunden lang die Sendung The Tambourine Man, die Musik der Birds. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Das war ein Hit, ein großer Hit, ein Hit aus dem Jahre 1965, so lange ist das schon her. Es ist klar, wer diesen Song geschrieben hatte, Bob Dylan nämlich. Und die Birds hatten ihn, wie eben gesagt, 1965 gesungen. Die Birds waren eine der Bands, die Bob Dylan, das kann man mit Fug und Recht behaupten, einem größeren, einem breiteren Publikum bekannt machen, indem sie seine Lieder sangen. Die Birds waren eine Folk-Rock-Band, so nannte man das damals. Und es gab andere, die die Songs von Dylan berühmt und bekannt machten in den 60ern, Anfang der 60er beziehungsweise Mitte der 60er. Nina Simone, Stevie Wonder und so weiter und so fort. Aber das führt ab. Wobei noch zu erwähnen wäre möglicherweise, dass auf dem ersten Birds-Album Mr. Tambourine Man war es betitelt, noch ein paar andere Bob Dylan-Songs dabei waren, etwa All I Really Want to Do oder zum Beispiel Spanish Harlem Incident. Und im Laufe ihrer Karriere haben sie zig Songs von Bob Dylan gecovert, die Birds. Die Birds, das war eine coole Band, und die Birds, das waren damals 1965 Roger McGuinn, der hieß zu dieser Zeit noch James bzw. Jim McGuinn und kam erst später zu dem Namen Roger. Gene Clark, David Crosby, Mike Clark und Chris Hillman. Alle hatten schon vorher in einer Band oder in diversen Bands gespielt, auch zusammen. Und dann hatten sie sich irgendwann kurz vorher in Los Angeles getroffen, kurz vor dieser Aufnahme in Los Angeles getroffen und begannen Musik zu machen. Das Kuriose an den ersten Aufnahmen war, dass sie die Instrumente gar nicht selbst spielten. Das waren Studiomusiker, die die Instrumente gespielt hatten bei den ersten Aufnahmen. Erst später, denn, also mit später meine ich, erst vielleicht bei dem 5., 6., 7., 8., 9. oder 10. Song spielten sie dann ihre Instrumente selbst. Wir hören noch einen Song von dieser ersten LP mit dem Titel nochmal Mr. Tambourine Man. Das ist ein Song, den Gene Clark geschrieben hatte damals. Gene Clark war einer der eifrigsten Songwriter der Birds zu Anfang dieser Geschichte der Band. Und das ist ein Song darüber hinaus, mit dem Tom Petty dann viele, viele Jahre später einen Hit hatte. Der Song, der heißt I Feel a Whole Lot Better, The Birds. The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. For a long time, baby, for a long time, you had me believe, you had me believe, that your love was all mine, that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know, but I didn't know, that you were putting me on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. A time to refrain from The Birds und Turn, Turn, Turn. Und wir sind immer noch im Jahre 1965. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1965 von ihrem zweiten Album allerdings schon. Und das Album hieß dementsprechend Turn, Turn, Turn, ein Traditional, zu dem Pete Seeger die Musik geschrieben hatte. Wie gesagt, Chris Hillman und David Crosby, beide von Anfang an dabei, kamen aus Los Angeles. Die anderen drei, Michael Clark, Gene Clark und Roger McQueen, Michael Clark und Gene Clark waren bzw. sind nicht verwandt gewesen. Der eine schreibt sich mit R am Ende, der andere ohne. Und Roger McQueen also waren zugereist. McQueen war in Chicago geboren und hat einen Umweg über New York City gemacht. Und mit dem Erfahrungsschatz dessen, wie Dylan diese Szenerie mal beschrieben hatte, kam McQueen an die Westküste, also wie McQueen New York beschrieben hatte. Und Roger McQueen entsinnt sich, es war ein Aufblühen, insofern, dass wir Folkmusiker und begeistert von den Beatles waren. Wir waren fasziniert von ihrem Sound. Ich hatte als Folkmusiker in Greenwich Village in Kaffeehäusern gespielt. Manchmal waren Beatle-ähnliche Songs dabei. Als ich nach Kalifornien kam, setzte ich dort an, im Gegensatz zu den anderen. Egal, wir wollten Rock'n'Roll machen und hatten einen Folk-Background. Die Veredelung der Folkmusik war zwangsläufig, doch noch nie da gewesen. Wir wussten, was wir taten, und es wurde großartig. Das wurde es. Sie waren hip, sie waren angesagt, sie sahen gut aus, ihre Haare waren länger, 1965 vielleicht sogar ein bisschen länger als die der Beatles oder der Rolling Stones, länger als die von Bob Dylan auf jeden Fall. Und dann fingen sie eben an. Wir machen noch einen Schritt nach vorne zu ihrem dritten Album. Das war denn schon im Jahr 1966. Das dritte Album hieß Fifth Dimension. Einige waren der Meinung, dass die Birds Musik aus der fünften oder für die fünfte Dimension machen. Roger McQueen mit seiner 12-seitigen Gitarre. Jeder Sänger, jeder inzwischen Multi-Instrumentalist und so weiter und so fort, diese sphärischen Klänge. Und der nächste Song, naja, der wendet sich letztendlich direkt an die Sphäre selbst. Er heißt Mr. Spaceman. Woke up this morning with light in my eyes and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Mr. Spaceman von ihrem dritten Album Fifth Dimension. Wer diesen Song geschrieben hatte, natürlich gab es da nur einen einzigen, der diesen Song geschrieben haben konnte, Roger McQueen. nämlich der Mr. Spaceman persönlich, möglicherweise. Wir hören noch einen Song von diesem Album, von dem Album Fifth Dimension, dem dritten schon innerhalb von 2 Jahren. Und dieser Song heißt 242 Foxtrot, The Learjet Song, wobei die Betonung eigentlich auf dem in Klammern stehenden The Learjet Song stehen müsste, denn Roger McGuinn war interessiert an solchen Sounds, wie wir sie gleich hören werden, an solchen Geräuschen, die klangen wie Flugzeuge, wie Maschinen und so weiter und so fort. Und auch diesen Song von dem Album Fifth Dimension, den hat Roger McGuinn geschrieben. 242 Foxtrot, The Learjet Song. Time Between, ein Song, den Chris Hillman geschrieben hatte, einer der wenigen Songs, die er damals bei und für die Birds geschrieben hatte, Chris Hillman. Dieser Song Time Between, der war schon vom Album Younger Than Yesterday, aber immer noch aus dem Jahr 1966. Die Hit-Single, wobei ich gar nicht mal mehr weiß, ob das solch ein Hit war wie die Songs davor. Die Single auf jeden Fall war So You Want to Be a Rock'n'Roll Star, und einige werden sich vielleicht erinnern, So You Want to Be a Rock'n'Roll Star. So listen now here what I say, und dann beschreiben sie, was man tun muss, um ein Rock'n'Roll Star zu werden. Ironisch natürlich, und sie waren auch welche geworden inzwischen. Diese Musik war nicht nur ein Unfall, hat Roger McGuinn mal gesagt zu dieser Zeit. Sie hatte etwas Natürliches, aber das vier Elemente der Beatles, die hatten wir schon mal, Namen sowie Elemente von Dylan, auch klar, das hatten wir nicht geplant. Und dann erinnert er sich an anderer Stelle, einige meiner Freunde in Greenwich Village und ich unterhielten uns darüber, wie die Zeit die jeweilige Musik dieser Zeit beeinflusst, als man etwa noch mit Pferden unterwegs war oder als die Eisenbahn erfunden war. Als das Automobil da war, gab es Bluegrass. Bluegrass war Automobilmusik, Frank Sinatras Musik, die Musik der 40er Jahre. Das ist, was ist das für Musik gewesen? Das ist eben Frank Sinatras Musik gewesen, und der 60er Jahre, das sei halt eben die Musik der Flugzeuge gewesen, und das bezieht sich dann nochmal auf diesen Song, in dem es um den Learjet ging, beziehungsweise geht. Der nächste Song, der ist geschrieben worden von David Crosby, ist damals nicht veröffentlicht worden, auch aus derselben Zeit, also aus dem Jahr 1966, ist damals nicht veröffentlicht worden, findet sich aber auf einer 4-CD-Box der Birds, die vor einigen Jahren erschienen ist. Und wenn man sich diesen Song anhört, dann man erkennt die Stimme von David Crosby einfach ganz klar. Und man ahnt quasi, wie er geklungen haben muss bei Buffalo Springfield, dann später, als er die Birds verlassen hatte, beziehungsweise dann noch etwas später bei Crosby, Stills, Nash & Young. Und der Song, der heißt It Happens Each Day. Like a silent ray of sunlight in my eyes, like another seagull coasting on my skies. It happens each day, you're away from here. Bunch of reds are missing from this tapestry. I remember kissing, you remember me. It happens each day. Disembodied spirit watching over me, like a sister sailing ship veered against the sea. It happens each day, you're away. Thank you. Aus dem Jahr 1967 von der LP The Notorious Byrd Brothers, geschrieben von Gary Goffin und Carole King. Einen Hit hatten sie inzwischen auch noch gehabt, das vergaß ich zu erwähnen, nämlich 8 Miles High, natürlich 8 Miles High. And when you touch down, you find that it's stranger than known. 8 Meilen über dem Erdboden, und wenn du landest, sieht alles viel fremder aus. 8 Miles High war für die Fachpresse ein klares Bekenntnis zum Drogenkonsum. McQueen sagte, dass das Quatsch gewesen sei. Er war enttäuscht. Er hatte einen Hip-Song geschrieben und war überzeugt davon, dass das Publikum ihn versteht. Aber er gefiel ihnen nicht. Sie verstanden ihn nicht. Sie dachten, er sei über Drogen. Zurück ins Jahr 1967. Im Oktober 67 fand vor 50.000 Menschen das Monterey Pop Festival statt, unter anderem mit den Byrds. Auf der Doppel-LP Otis Redding, The Jimi Hendrix Experience Monterey Pop Festival war zu lesen, man zelebriere die Kraft und die Freude einer neuen Kultur. Und Timothy Leary, schreibender Prophet der Gegenkultur, meinte, man hört nicht nur, man sieht die Musik aus dem Lautsprecher kommen, wie tanzende Teilchen. wie gewundene Zahnpastalocken. Man sieht wirklich den Klang in vielfarbigen Mustern, während man ihn hört. Zugleich ist man der Klang, ist man die Note, ist man die Geigen- oder Klavierseite. Zappa war jedoch der Ansicht, dass die Flower-Power-Philosophie ihre Anhänger faktisch in geistige und politische Bewusstlosigkeit führte und eben dadurch dem verhassten Establishment als Manipulationsobjekte verfügbar machte. So You Want to Be a Rock'n'Roll Star, den Song erwähnte ich schon, hieß der bissige Kommentar der Byrds zur allgemeinen Hysterie. Gene Clark und David Crosby hatten die Band verlassen. Gene Clark kam zurück, nach 3 Wochen war er wieder weg. Crosby blieb von der unglückseligen Reunion abgesehen für immer den Byrds entfernt, entzwei und kam nicht wieder. The Notorious Byrd Brothers nahm der Rest als Trio auf und erstmals war eine kleine Richtungsänderung, ein Stilwechsel spürbar, wie eben schon gehört bei Going Back. Fließend warm, harmonisch, auf der Höhe ihrer Zeit, vielleicht ein bisschen voraus. The Notorious Byrd Brothers war, von der unglückseligen Reunion abgesehen, Michael Clarks letzte Byrds LP. Und Michael Clark erinnert sich, wir waren uns bewusst darüber, dass dieses Album fantastisch war. Mein Favorit war zwar Younger Than Yesterday, The Notorious Byrd Brothers war für mich wirklich auf der Höhe der Zeit, wie andere Byrds Alben natürlich auch. Doch was heißt das heute auf der Höhe der Zeit? Es war fantastisch, ohne dass ich es in den Himmel heben möchte. Ein großartiges Album. Wir hören 2 weitere Songs von dieser Trio-Besetzung The Notorious Byrd Brothers. Und die Songs, die heißen Draft Morning und Wasn't Born to Follow. Where the trees have leaves of break the light in colors that no one knows the names of. And when it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. White cascading waters. She may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Wasn't Born to Follow, die Birds vom Album The Notorious Bird Brothers. Und nun passierte Folgendes. Durch einen Freund hatte Roger McGuinn Gram Parsons kennengelernt. Gram Parsons, ehemaliger Theologist, spielte in einer Band, die sich The International Submarine Band nannte, eine Country Band. Und Parsons, das genetische Verbindungsglied zwischen der romantischen Musik des Westens und der sich entfaltenden neuen Kultur, dachte bei den Birds an ein wirklich ernsthaftes Country-Album. Elemente der Country- und Rock-Tradition zu verbinden, soziale Aspekte beider Bereiche miteinander zu konfrontieren. Auf dem ersten und einzigen gemeinsamen Album mit den beiden verbliebenen Birds, Roger McGuinn und Chris Hillman, erinnerte nichts mehr an die Collagen der letzten, nur 9 Monate zurückliegenden Platte, also The Notorious Bird Brothers, gerade eben gehört. Gary Usher, damaliger Birds-Produzent, versuchte, den proletarischen Gehalt von Sweetheart of the Rodeo zu vertuschen, ihr eine harmlose, naive Konzeption zu geben, Hollywood-freaky halt. Doch Gram Parsons meinte später einmal, es sei Zeit gewesen für ein Nashville Skyline. Und McGuinn dazu, wenn du die psychologische Begründung wissen willst, es ist eine Art Rückschlag von der psychedelischen Szene, die ich persönlich satt hatte. Was wir hören, ist ein weiterer Titel, den Bob Dylan geschrieben hatte, der bei den Birds aber tatsächlich nach Country klang. You Ain't Going Nowhere. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, feelings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your money, pick up your tent, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day, my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? Buy me a flute and a gun that shoots tailgates and substitutes. Strap yourself to a tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh-wee, Hat dieses Lied gesungen von Lloyd McDaniel, eben auch noch von der LP Sweetheart of the Rodeo. Die Thematik von Sweetheart of the Rodeo schien die Existenz der kalifornischen Drogen- und Subkultur zu ignorieren, aufgenommen natürlich in Nashville, Tennessee. Die Platte 1968 erschien, war eine Provokation und Lee Rubin, ein anderer Sprecher der Westküste und bei Birds-Konzerten regelmäßig hinter der Bühne anzutreffen, reagierte verärgert, ja bösartig. Wir sind das, sagte er, was uns high macht. Säufer trinken alleine, sie bekotzen sich von oben bis unten, sie kippen um, der Alkohol schaltet ihre Sinne aus, Raucher rauchen gemeinsam, wir werden high und finden zusammen, wir finden uns selbst und finden die anderen. Wie sollen wir eine Revolution machen, wenn nicht gemeinsam? Der Song, auf den der spätere Banker Rubin anspielte, war You're Still On My Mind, eben gehört, ein stilechtes Honky-Tonk-Stück. Die große Liebe ist zu Bruch gegangen, eine Frau hat ihren Mann verlassen und vor lauter Kummer weiß man nichts Besseres mit sich anzufangen, als in die nächste Kneipe zu gehen, sich volllaufen zu lassen und sich seinem Unglück hinzugeben. Wie gesagt, man rauchte zwar gemeinsam, aber man soff nicht. Was war los mit den Birds? Was machten sie da? Diese offene Alkoholmetaphorik, dieser vermeintliche Konservatismus der Musik selbst, niemand wollte die Platte haben. Die Birds, einmal Avantgarde gewesen, entsprachen in keiner Beziehung mehr den Erwartungen. Diese zuverlässigen Verfechter der Gerechtigkeit, deren Songs der Versammlungsruf für die neue Linke gewesen war, kehrten ihrer eigenen Überzeugung den Rücken, um Cowboy-Songs zu spielen. Sweetheart of the Rodeo, enthielt neben Eigenkompositionen zwei Stück von Dylan, eins haben wir gehört, eines von Woody Guthrie, eines der Luvan Brothers, ein Traditional sowie eines von Merle Haggard, das autobiografische Life in Prison. Dass diese LP nach Folkrock, nach Psychedelia, nach Head oder Acid Music der Beginn eines neuen Genres war, ein Jahr vor Dylans Nashville Skyline, das konnte damals noch niemand wissen. Graham Parsons verließ die Birds und nahm Chris Hillman gleich mit. The Flying Burrito Brothers hieß ihre neue Band. Michael Clark war schon bei den Burrito Brothers, beziehungsweise gründete sie dann mit, der Schlagzeuger der Birds. Danach hielt sich Parsons in London auf, um mit den Glimmer Twins Mick Jagger und Keith Richards zu musizieren und zu trinken, versuchte sich solo und im Duett mit Emmylou Harris und starb im September 1973 unter nie geklärten Umständen. Wir hören noch einen Song von dieser LP und dieser Song ist der schon erwähnte Song von Woody Guthrie, Pretty Boy Floyd, eine Geschichte über einen Tu-nicht-gut, einen Bankräuber. Well, gather around me, children, a story I will tell about Pretty Boy Floyd, the outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee on a Saturday afternoon. His wife beside him in a wagon as into town they rode. Sheriff in a manner rather rude, using vulgar words of language his wife she overheard. Then Pretty Boy grabbed the log chain, the deputy grabbed a gun, and in the fight that followed he laid that deputy down. Then he ran through the trees and bushes, life and shame. Every crime in Oklahoma was added to his name. He ran through the trees and bushes on the Canadian River shore, and many a starving farmer opened up his door. Was in Oklahoma City, it was on a Christmas day. Carload of groceries with a letter that could say, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief, we'll use Christmas dinner for families on relief. As through this life you travel, you'll meet some funny men. Some will rob you with a six-gun and some with a fountain pen. It's through this life you ramble, it's through this life you roam. You'll never see an outlaw take a family from your home. Truck driving man, he's the head of the Ku Klux Klan. When summer rolls around, he'll be lucky Drugstore Truck Driving Man von der LP Dr. Birds und Mr. Hyde. Das waren damals Roger McGuinn, Clarence White, John York und Gene Parsons, nicht verwandt und nicht verschwägert mit Graham Parsons. Und damit war Roger McGuinn der Einzige, der noch von Anfang an dabei war. Und Dr. Birds und Mr. Hyde zeigte auf der Rückseite der LP vier Männer, die sich in freier Natur ihre Astronautenanzüge entledigten, Pferde bestiegen und in den Abendhimmel ritten. Die Metamorphose war perfekt, und mehr von dieser Metamorphose und von anderen